Leinwandhimmel, auf dem Wege ins Parkett. Gibt's was Süßes aus der Tüte, was zum Knabbern vom Tablett? Dort nimmt sie vom dritten Leuchten ihre Hand voll Silber ein. Sweetheart mit der kurzen Schürze. Und sie will woanders sein. Weg vom dürren Kokosläufer und der Notbeleuchtungsschein. Aus der Luft von alten Sesseln will sie weg. Sie will woanders sein. Ob nach Tara, nach Atlanta, ist ihr dabei einerlei. Vom Wind verweht hat angefangen und sie will woanders sein. Wo die Palmen sich verneigen, wo die Purpursonne weint, will sie in die Gondel steigen und will ganz woanders sein. Wo die Palmen sich verneigen, wo die Purpursonne weint, will sie in die Gondel steigen. Zimmer an der Ecke, wo die Eisenbahnen schreien. Kurzer Lichtschein an der Decke und sie will woanders sein. Wenn die Leinwandsterne funkeln, packt sie Keks und Kleingeld ein, gönnt sich eine Liebesperle und sie wird woanders sein. Wo die Palmen sich verneigen, wo die Purpursonne weint.